Abschnitt 5 aus David Copperfield, Band 4 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 21. Kapitel, Teil 2. Da stand sie in der mit Ziegelsteinen gepflasterten Küche und kochte das Essen. Auf mein Klopfen machte sie mir die Tür auf und frug, was ich wünschte. Ich sah sie mit einem Lächeln an, aber sie gab das Lächeln nicht zurück. Ich hatte nie aufgehört, ihr zu schreiben, aber es mussten 7 Jahre sein, dass wir uns nicht gesehen hatten. »Ist Mr. Barkis zu Hause, Madam?« fragte ich mit angenommener, rauer Stimme. »Er ist zu Hause, Sir«, erwiderte Peggotty, »aber er liegt schwer darnieder an der Gicht.« »Fährt er jetzt nicht nach Blunderstone?« frug ich. »Wenn er das Bett verlassen kann«, gab sie zur Antwort. »Waren Sie manchmal hinüber, Mrs. Barkis?« Sie betrachtete mich aufmerksamer, und ich bemerkte ein rasches Gegeneinanderbewegen ihrer Hände. »Weil ich mich nach einem Hause dort erkundigen möchte, das Sie, Krähenhorst nennen«, sagte ich. Sie trat einen Schritt zurück und streckte in ungewissem Bangen ihre Hände vor sich aus, als wollte sie mich fernhalten. »Peggotty«, rief ich endlich. Sie rief, »mein lieber Sohn«, und wir brachen beide in Tränen aus und lagen uns in den Armen. Welche Torheiten sie beging, wie sie abwechselnd lachte und weinte, welchen Stolz, welche Freude sie an den Tag legte, wie sie beklagte, dass sie, deren Stolz und Freude ich hätte sein können, mich nie zärtlich an die Brust hatte schließen können, kann ich nicht übers Herz bringen, hier zu sagen. Mich quälte nicht der Zweifel, dass es nicht natürlich sei, auf ihre Empfindungen einzugehen. Ich habe nie ungewisser als an diesem Morgen gelacht und geweint. »Barkis wird sich so freuen«, sagte Peggotty und wischte sich die Augen mit der Schürze, »dass es ihm mehr helfen wird als ganze Töpfe voll Salbe. Soll ich hineingehen und ihm sagen, dass du hier bist? Willst du mit hinauf zu ihm kommen, liebes Kind?« Natürlich war ich ganz damit einverstanden, aber Peggotty kam nicht so leicht fort, als sie glaubte, denn so oft sie die Tür erreicht hatte und sich nach mir umsah, kehrte sie wieder um, um mir noch einmal lachend und weinend um den Hals zu fallen. Endlich, um die Sache abzukürzen, begleitete ich sie hinauf und trat, nachdem ich draußen ein wenig gewartet hatte, um ihr Zeit zu geben, Mr. Barkis auf mein Kommen vorzubereiten, in das Zimmer des Kranken. Er empfing mich mit unverhohlener Begeisterung. Er war zu gichtisch, um sich die Hand schütteln zu lassen, aber er bat mich dafür, die Troddel an seiner Zipfelmütze zu schütteln, was ich mit großer Herzlichkeit tat. Als ich neben seinem Bette Platz nahm, sagte er, er fühle sich ordentlich wohl in der Vorstellung, dass er mich wieder in dem Botenwagen nach Blunderstone fahre. Wie er das Gesicht gegen die Decke gerichtet und so zugedeckt, dass man bloß das Gesicht im Bette daliegen sah, nahm er sich höchst wunderlich aus. »Was für einen Namen schrieb ich damals im Wagen an, Sir«, sagte Mr. Barkis mit einem hastigen, rheumatischen Lächeln. »Ach, Mr. Barkis, wir hatten eine wichtige Unterhaltung über diese Angelegenheit, nicht wahr?« sagte ich. »Ich wollte lange Zeit, Sir«, sagte Mr. Barkis. »Lange Zeit«, gab ich zur Antwort. »Und ich bereue es nicht«, sagte Mr. Barkis. »Besinnen Sie sich noch, wie Sie mir einmal erzählten, dass Sie alle Apfeltorten machte und das Kochen besorgte?« »Oh, recht gut«, bestätigte ich. »Es war so wahr wie Kohlrüben«, sagte Mr. Barkis. »Es war so wahr«, sagte Mr. Barkis und schüttelte die Nachtmütze, »wie die Steuern, und nichts ist so wahr wie die.« Mr. Barkis wendete seine Augen mir zu, als ob er von mir eine Beistimmung erwartete, und ich gab sie ihm zu erkennen. »Nichts ist so wahr und wirklich wie die Steuern«, wiederholte Mr. Barkis. »Ein so armer Mann wie ich bin, findet das heraus, wenn er festliegt. Ich bin ein sehr armer Mann, Sir.« »Es tut mir leid, das zu hören, Mr. Barkis. »Ein sehr armer Mann, das versichere ich Ihnen, Sir«, wiederholte Mr. Barkis. Er brachte jetzt langsam seine Hand unter der Bettdecke hervor und ergriff nach längerem Hin- und Hertappen einen Stock, der neben dem Bette hing. Damit fühlte er eine Weile unter dem Bett herum, während welcher Zeit sein Gesicht sich auf die seltsamste Weise verzog und traf endlich auf ein Kistchen, dessen eines Ende ich längst unter dem Bett bemerkt hatte. Sofort glätteten sich seine Züge wieder. »Alte Kleider«, sagte Mr. Barkis. »Oh«, sagte ich. »Ich wollte, es wäre Geld, Sir«, sagte Mr. Barkis. »Ich wünschte es Ihnen auch«, gab ich ihm zur Antwort. »Aber es ist keins«, sagte Mr. Barkis und sperrte seine Augen so weit als nur möglich auf. Ich versicherte ihm, dass ich dies vollkommen glaube, und Mr. Barkis fuhr fort, indem er seine Frau mit sanfteren Augen ansah. »Sie ist die nützlichste und beste aller Weiber, C.P. Barkis. Alles Lob, das man der C.P. Barkis nachsagen kann, verdient sie und noch mehr. Meine Liebe, du wirst heute für Gäste kochen, was Gutes zu essen und zu trinken, nicht wahr?« Ich hätte gegen diesen unnötigen Ehrenbeweis Einwand erhoben, wenn nicht Peggotty an der anderen Seite des Bettes mir Zeichen gemacht hätte, nichts zu sagen. So schwieg ich. »Ich muss hier irgendwo ein bisschen Geld haben, Frau«, sagte Mr. Barkis, »aber ich bin müde. Geh du fort mit Mr. David, will sehen, dass ich ein bisschen schlafen kann. Wenn ich aufwache, will ich sehen, ob ich's finde.« Seinem Verlangen Folge leistend verließen wir das Zimmer. Als wir vor der Tür standen, erzählte mir Peggotty, dass Mr. Barkis, der noch genauer war als früher, stets zu dieser List seine Zuflucht nahm, bevor er ein einziges Geldstück aus seinem Schatz hervorholte, und dass er unsägliche Schmerzen erduldete, indem er ohne Beistand aus dem Bette kroch und das Geld aus dem unglücklichen Kasten holte. Wirklich hörten wir ihn jetzt drinnen jämmerlich stöhnen, aber während Peggottys Augen von Teilnahme für ihn feucht wurden, sagte sie zugleich, dieser Aufwand von Freigebigkeit werde ihm gut tun und es sei besser, ihm nicht entgegenzutreten. So stöhnte er weiter, bis er, wieder im Bett war, ohne Zweifel unsägliche Schmerzen leidend, und dann rief er uns herein und gab vor, eben von einem erquickenden Schlummer erwacht zu sein und eine Guinee unter seinem Kopfkissen gefunden zu haben. Das Bewusstsein, uns so glücklich getäuscht und das undurchdringliche Geheimnis der Geldkiste vor uns bewahrt zu haben, schien ihn hinlänglich für die ausgestandenen Qualen zu entschädigen. Ich bereitete Peggotty auf Steerforths Ankunft vor und er ließ nicht lange auf sich warten. Ich bin überzeugt, es war für sie kein Unterschied, ob er einer ihrer Wohltäter oder ein Freund von mir war, und sie würde ihn in dem einen wie in dem anderen Falle mit der größten Dankbarkeit und Ergebenheit aufgenommen haben. Aber seine heitre, frische Laune, sein offenes, leutseliges Benehmen, sein hübsches Gesicht, seine Gabe, sich in jeden Menschen zu schicken und, wenn er wollte, das herauszufinden, was dem, mit dem er sich unterhielt, am meisten am Herzen lag, gewannen sie in weniger als 5 Minuten. Schon allein sein Benehmen gegen mich würde ihm ihr Herz gewonnen haben. Aber durch alle diese Ursachen zusammengenommen, betrachtete sie ihn, glaube ich, mit einer Art Verehrung, ehe er uns für den Abend verließ. Er blieb mit mir zum Essen da. Wenn ich sagte bereitwillig, so würde ich nur unvollkommen seine freudige Beistimmung ausdrücken. Er kam in Mr. Barkis Zimmer wie Luft und Licht und machte es frischer und heiter, als wäre er gesundes Wetter. Nichts Gezwungenes, Bewusstes zeigte sich in seinem Tun. Alles war unbeschreibliche Leichtigkeit, eine anscheinende Unmöglichkeit, etwas anderes oder etwas Besseres zu tun, die so reizvoll, so natürlich und so angenehm war, dass sie noch heute in der Erinnerung einen überwältigenden Eindruck auf mich macht. Wir verbrachten unsere Zeit in dem kleinen Wohnzimmer, wo das Martyrologium seit meiner Zeit unberührt wie ehedem aufgeschlagen auf dem Pult lag und wo ich jetzt seine schrecklichen Schildereien betrachtete, immer noch an die Empfindungen, die sie in mir erweckt, denkend, sie aber nicht mehr fühlend. Als Peggotty erwähnte, was sie mein Zimmer nannte und dass es für mich als Schlafzimmer bereit sei und dass sie hoffe, ich werde Gebrauch davon machen, da hatte ich kaum Zeit, Steerforth zögernd anzublicken, als er schon die ganze Sache wusste. »Natürlich«, sagte er, »solange wir hier bleiben, schläfest du hier und ich schlafe im Gasthof.« »Aber dich zu einer so weiten Reise zu bewegen und sich dann von dir zu trennen, scheint mir schlechte Freundschaft zu sein, Steerforth«, wendete ich ein. »Aber mein Gott, wohin gehörst du von rechts wegen?« sagte er. »Was ist scheint dagegen?« Damit war es abgemacht. Er behielt alle seine angenehmen Eigenschaften bis zum letzten Augenblick, wo wir uns, es war um 8 Uhr, nach Mr. Peggottys Boot auf den Weg machten. Sie traten sogar mit jedem Augenblick glänzender hervor, denn schon damals schien es mir, und jetzt zweifle ich nicht mehr daran, dass das Bewusstsein, in seinem Verlangen zu gefallen, durchzudringen, ihn mit einer verwehrten Schärfe der Wahrnehmung ausstattete und ihn sein Bemühen leichter machte. Wenn damals mir jemand gesagt hätte, dass dies alles nur ein glanzvolles Spiel sei, betrieben in der Aufregung des Augenblickes als Beschäftigung für feurige Lebensgeister, in der gedankenlosen Lust, seine Überlegenheit an den Tag zu legen, in bloßer, verschwenderischer, leichtsinniger Sucht zu gewinnen, was ihm wertlos war und in der nächsten Minute weggeworfen werden sollte. Ich sage, wenn mir jemand an diesem Abend eine solche Lüge gesagt hätte, so weiß ich nicht, in welcher Weise sich meine Entrüstung Luft gemacht hätte. Wahrscheinlich nur, wenn das überhaupt möglich war, in einer Erstarkung der romantischen Empfindungen von Treue und Freundschaft, mit denen ich neben ihm ging, über die Nebel- und nachtumdunkelten Dünen nach dem alten Boote, während der Wind noch klagender um uns pfiff, als an jenem Abend, wo ich zuerst über Mr. Peggottys Schwelle trat. »Eine unheimliche Gegend, nicht wahr, Steerforth?« sagte ich. »Unheimlich genug in der Nacht«, sagte er, »und die See brüllt, als ob sie nach uns hungerte. Ist das Boot dort, wo das Licht ist?« »Das ist das Boot«, gab ich zur Antwort. »Es ist dasselbe, das ich heute früh sah. Ich hab's gleich herausgefunden, aus Instinkt, glaube ich.« Wir schwiegen, als wir uns dem Lichte näherten, und gingen leise auf die Tür zu. Ich legte die Hand auf den Drücker, flüsterte Steerforth zu, sich in meiner Nähe zu halten, und trat ein. Von draußen hatten wir Stimmengemurmel vernommen und im Augenblick unseres Eintritts Hände klatschen. Zu meinem großen Erstaunen rührte das letztere Geräusch von der für gewöhnlich untröstlichen Mrs. Gummidge her. Aber Mrs. Gummidge war nicht allein ungewöhnlich aufgeregt. Mr. Peggotty, das Gesicht strahlend von freudiger Befriedigung und aus vollem Halse lachend, hatte seine kräftigen Arme geöffnet, wie um die kleine Emily darin aufzunehmen. Ham mit einem gemischten Ausdruck von Bewunderung, Entzücken und einer ungeschickten Verlegenheit, die ihm sehr gut stand, hatte die kleine Emily an der Hand, als wollte er sie Mr. Peggotty vorstellen. Die kleine Emily selbst, errötend und verschämt, aber erfreut über Mr. Peggottys Freude, wie uns ihre strahlenden Augen sagten, hielt nur unser Eintritt ab, sie sah uns zuerst, sich an Mr. Peggottys Brust zu werfen. In dem Augenblick, wo wir aus der dunklen, kalten Nacht in die warme, helle Stube traten, stellte sich uns dieses Bild dar, mit Mrs. Gummidge im Hintergrund, wie eine Verrückte in die Hände klatschend. Das Bild löste sich bei unserem Eintritt so rasch auf, dass man an seinem früheren Vorhandensein hätte zweifeln können. Ich stand mitten unter der erstaunten Familie, unmittelbar vor Mr. Peggotty, und hielt ihm die Hand hin, als Ham ausrief, »Master David ist's! Master Davy!« In einem Augenblick schüttelten wir uns alle gegenseitig die Hände, frugen einander, wie es uns ginge, sagten, wie froh wir wären, uns zu sehen, und sprachen alle durcheinander. Mr. Peggotty war so stolz und froh über unseren Besuch, dass er nicht wusste, was er sagen oder tun sollte, sondern immer in einem Fort erst mir und dann Steerforth und dann wieder mir die Hand schüttelte und dann mit der Hand in seinem struppigen Haar wühlte und so freudig und triumphierend lachte, dass es eine wahre Wonne war, ihn anzuhören. Dass diese beiden Herren, erwachsene Herren, gerade heute Abend hierher kommen, sagte Mr. Peggotty, so was ist ganz gewiss noch nicht in der Welt passiert. Emily, Goldkind, komm her, du kleine Hexe. Das ist Master Davys Freund, das ist der Herr, von dem du schon gehört hast, Emily. Er kommt und besucht mich mit Master Davy an dem glücklichsten Abend, den dein Onkel jemals erlebt hat und erleben wird, und ein Hurra wollen wir ihm rufen. Nachdem er alles dies in einem Atem und mit außerordentlicher Lebendigkeit gesprochen, nahm Mr. Peggotty das Antlitz seiner Nichte zwischen seine beiden großen Hände, küsste es wohl ein Dutzendmal, legte es mit einem Ausdruck von zärtlichem Stolz und Liebe an seine Brust und streichelte es, als wäre seine Hand eine Damenhand. Dann ließ er sie wieder los, und wie sie hinaus in das kleine Zimmerchen flüchtete, das mir als Schlafzimmer gedient hatte, sah er uns alle an, ganz erhitzt und außer Atem von ungewöhnlicher Befriedigung. »Wenn Sie beide Herren, jetzt erwachsene Herren und solche Herren«, sagte Mr. Peggotty. Das sind sie«, rief Ham, »gut gesagt, das sind sie«, »Klein Master Davy, erwachsene Herren, das sind Sie!« »Wenn Sie zwei, beide Herren, erwachsene Herren«, sagte Mr. Peggotty, »mir auch vor Übel nehmen, dass ich so aus dem Häuschen bin, wenn Sie wissen, warum, so muss ich Sie um Verzeihung bitten. Emily, liebes Kind, Sie merkt, dass ich's erzählen will.« Hier machte sich seine Freude wieder Luft und ist deshalb fortgelaufen. »Willst du so gut sein, einmal nach ihr zu sehen, Mutter?« Mrs. Gummidge nickte und verschwand. »Wenn das nicht der schönste Abend meines Lebens ist«, sagte Mr. Peggotty und nahm bei uns vor dem Feuer Platz, »so will ich eine Auster sein und eine gekochte dazu, und mehr kann ich nicht sagen.« »Diese kleine Emily da, Sir«, sagte er leise zu Steerforth, »die da so rot wird«, Steerforth nickte nur, aber mit einem so freundlichen Ausdruck der Teilnahme an Mr. Peggottys Gefühl, dass der Letztere ihm antwortete, als ob er gesprochen hätte. »Gewiss«, sagte Mr. Peggotty, »das ist sie und so ist sie. Danke Ihnen, Sir.« Hem nickte mir mehrere Male zu, als ob er mir dasselbe hätte sagen wollen. »Diese kleine Emily da«, sagte Mr. Peggotty, »ist in unserem Hause gewesen, was nur ein kleines, helläugiges Wesen in einem Hause sein kann. Sie ist nicht mein Kind, ich hatte nie eins, aber ich könnte sie nicht lieber haben, Sie verstehen. Ich könnte es nicht.« »Ich verstehe«, sagte Steerforth. »Das weiß ich, Sir«, bewährte Mr. Peggotty, »und danke schönstens. Master Davy da weiß noch, was sie war. Sie selber können mit eigenen Augen sehen, was sie jetzt ist, aber keiner von ihnen kann wissen, was sie in meinem Herzen war, ist und sein wird.« »Ich bin raus, Sir«, sagte Mr. Peggotty, »rau wie ein Meerstachelschwein. Aber niemand als vielleicht eine Frau kann wissen, was mir die kleine Emily ist.« »Und unter uns gesagt«, sprach er noch leise, »die Frau heißt nicht Mrs. Gummidge, ob die auch ihre großen Verdienste hat.« Mr. Peggotty fuhr hier mit beiden Händen in das Haar und legte sie dann auf die Knie, um weiterzusprechen. »Nun war eine gewisse Person da, die unsere Emily von der Zeit an kannte, wo ihr Vater ertrank, die sie immer gesehen hatte von Kindesbeinen auf. Nicht von besonderem Aussehen, sagte Mr. Peggotty, etwas nach meiner Art. Rau, ein bisschen vom Südwester, sehr salzig, aber im Ganzen ein ehrlicher Kerl und das Herz auf dem rechten Flecke. Ich glaube, ich hatte Ham noch nie so wie jetzt den Mund lachend auseinanderziehen sehen. »Und was tut die gesegnete Teerjacke tun?« sagte Mr. Peggotty, dessen Gesicht ein Vollmond der Wonne war. »Er verliert sein Herz an die kleine Emily. Er folgt ihr auf Schritt und Tritt. Er macht sich sozusagen zu ihrem Bedienten. Er verliert ganz und gar seinen Appetit und endlich gesteht er mir, was ihm fehlt.« »Natürlich hätte ich gern gesehen, dass unsere kleine Emily versorgt worden wäre. Ich hätte jedenfalls gern einen Mann neben ihr gesehen, der ein Recht hatte, sie in Schutz zu nehmen. Ich weiß nicht, wie lange ich lebe oder wie bald ich sterben kann. Aber ich weiß, wenn einmal nachts draußen auf der Reede im Sturme mein Boot umgeworfen würde und ich die Lichter der Stadt zum letzten Male glänzen sehe über die Wellen hinweg, gegen die ich mich nicht halten könnte, so würde ich ruhiger sinken mit dem Gedanken, dort am Ufer ist ein Mann, der treu wie Gold aushält bei meiner kleinen Emily, die Gott segnen möge, und kein Haar kann meiner Emily gekrümmt werden, solange dieser Mann lebt.« In seiner einfachen, ernsten Weise schwenkte Mr. Peggotty den rechten Arm, als ob er das letzte Mal von den Lichtern in der Stadt Abschied nehme, und fuhr dann fort, nachdem er Ham zugenickt hatte. »Nun also, ich riet ihm, mit Emily zu reden. Er ist groß genug, aber er ist blöder als ein Knabe, und er wollte nicht. So redete ich mit ihr.« »Was, ihn?« sagte Emily, »ihn, den ich so viele, viele Jahre kenne und den ich so lieb habe. Ach, Onkel, den kann ich nicht heiraten. Er ist ein so guter Mensch.« Ich gab ihr einen Kuss und sagte weiter nichts zu ihr als, »Liebes Kind, du hast ein Recht, dich offen auszusprechen. Du sollst nach deinem Sinn wählen und frei sein wie ein Vögelchen.« Dann gehe ich zu ihm und sage, ich wollte, es wäre so gewesen, aber es geht nicht. Aber ihr könnt bleiben, wie ihr jetzt seid, und was ich zu dir sage, ist, sei mit ihr, wie du früher mit ihr gewesen bist, und sei ein Mann. Er schüttelte mir die Hand und antwortete, das will ich. Und das tat er auch ehrlich und männlich 2 Jahre lang, und wir waren hier zu Hause unter uns ganz wie ehedem. Mr. Peggottys Gesicht, dessen Ausdruck sich mit den verschiedenen Stadien seiner Erzählung verändert hatte, leuchtete jetzt wieder ganz in dem früheren triumphierenden Entzücken, wie er eine Hand auf meine und eine andere auf Steerforths Knie legte und zwischen uns folgende Rede teilte. »Mit einem Male eines Abends, heute Abend etwa, kommt die kleine Emily von der Arbeit nach Hause und er mit ihr. Dabei ist nicht viel Besonderes, werden Sie sagen. Nein, weil er sie unter seine Obhut nimmt wie ein Bruder, nach Dunkelwerden und Vordunkelwerden und zu jeder Zeit. Aber diese Teerjacke, da nimmt ihre Hand und ruft mir ganz freudig zu, »Sieh her, das soll meine kleine Frau werden!« Und sie sagt, halb keck und halb blöde und halb lachend und halb weinend, »Ja, Onkel, wenn Sie erlauben!« »Wenn ich erlaube!« rief Mr. Peggotty und wiegte außer sich vor Freude den Kopf hin und her, als ob ich was anderes tun könnte. »Wenn du erlaubst, ich bin jetzt Gesetzter und habe mir's noch einmal überlegt, und ich will ihm eine so gute kleine Frau sein, als mir nur möglich ist, denn er ist ein lieber, guter Mensch.« Dann klatscht Mrs. Gummidge in die Hände wie im Theater und sie traten herein. »So, nun ist die Geschichte heraus«, sagte Mr. Peggotty. »Sie kommen herein. Jetzt, diese Stunde eben, ist vorgefallen, und da steht der Mann, der Sie heiraten wird, so wie Sie ausgelernt hat.« Hem wankte ganz natürlicherweise unter dem Schlag, den ihm Mr. Peggotty in seiner unbegrenzten Freude als ein Zeichen des Vertrauens und der Freundschaft auf die Achsel gab. Aber da er sich ebenfalls gedrungen fühlte, etwas zu sagen, sprach er mit vielem Stottern: »Sie war nicht größer wie Sie, Master Davy, als Sie das erste Mal herkamen, als ich schon dachte, wie schön sie heranwachsen würde. Ich sah sie in die Höhe wachsen wie eine Blume. Ich gebe mein Leben für sie, Master Davy. Ach, mit Freuden. Sie ist mir mehr als, sie ist mir alles, was ich jemals brauchen kann und mehr als ich jemals sagen könnte. Ich liebe sie wahr und wahrhaftig. Kein vornehmer Herr im ganzen Lande und keiner auf dem Meere kann seine Liebste mehr lieben als ich sie, obgleich mancher gemeine Mann besser sagen würde, was er meinte. Es kam ihnen rührend vor, einen so handfesten Burschen wie Hem war zittern zu sehen von der Stärke seiner Gefühle für das hübsche Kind, das sein Herz gewonnen hatte. Mir kam das einfache Vertrauen, das Mr. Peggotty und er uns schenkten, ebenfalls rührend vor. Mich rührte die ganze Geschichte. Welchen Eindruck die Erinnerungen meiner Kindheit auf mich machten, weiß ich nicht. Ob noch eine leise Spur der Liebe zur kleinen Emily übrig war, ist mir nicht bekannt. Ich weiß nur, dass mich alles das, was ich sah, mit Freude erfüllte, aber zu Anfang mit einer unbeschreiblich empfindlichen Freude, die ein wenig mehr leicht zum Schmerz gemacht hätte. Wäre es daher mir überlassen geblieben, die vorherrschende Seite unter ihnen mit einiger Gewandtheit anzuschlagen, so würde es mir wenig gelungen sein. Aber diese Rolle fiel Steerforth zu, und er spielte sie mit solcher Geschicklichkeit, dass wir uns in wenig Minuten so ungeniert und wohl fühlten, als nur möglich war. »Mr. Peggotty«, sagte er, »Sie sind durch und durch ein guter Kerl und verdienten so glücklich zu sein, als Sie es heute Abend sind. Meine Hand darauf. Hem, ich gratuliere. Auch darauf meine Hand. Blümchen, schüre das Feuer und lass es aufprasseln. Und Mr. Peggotty, wenn Sie Ihre kleine Nichte nicht bewegen können, wiederzukommen, gehe ich lieber. Eine solche Lücke in Ihrem Familienkreise an einem solchen Abend möchte ich um alle Schätze der Welt nicht verschulden.« Mr. Peggotty ging daher bald in mein früheres Zimmer, um die kleine Emily zu holen. Anfangs wollte die kleine Emily nicht kommen, und dann ging Hem hinaus. Endlich brachten sie sie wieder. Sehr verlegen, aber sie fasste sich bald, als sie fand, wie rücksichtsvoll Steerforth mit ihr redete und wie geschickt er alles zu vermeiden wusste, was sie in Verlegenheit setzen konnte, wie er mit Mr. Peggotty von Booten und Schiffen, dem Meer und Fischen sprach, wie er sich an mich wendete, als er die Zeit erwähnte, wo er Mr. Peggotty im Salem House gesehen hatte, und wie gewandt und leicht er das Gespräch führte und uns allmählich in einen Zauberkreis gebannt hatte und wir ganz ungeniert durcheinander sprachen. Emily sprach wenig an diesem Abend, aber sie sah und hörte zu und ihr Gesicht belebte sich und sie war reizend. Steerforth erzählte eine Geschichte von einem Schiffbruch, als ob er ihn vor sich sähe, und während der ganzen Zeit hefteten sich die Augen der kleinen Emily auf ihn, als ob sie ihn ebenfalls sähe. Er erzählte uns ein lustiges Abenteuer aus seinem Leben mit so viel Frische, als ob ihm die Geschichte so neu wäre wie uns, und die kleine Emily lachte, bis das Boot widerhallte von den Silbertönen, und wir alle lachten. Auch Steerforth? In unwiderstehlicher Sympathie. Er veranlasste Mr. Peggotty zu singen, oder vielmehr zu brüllen. »Wenn der Sturm übers Meer fährt, juchhe!« Und er sang selbst ein Seemannslied so schön und so pathetisch, dass ich fast hätte glauben können, der Wind draußen, der unser tiefes Schweigen in seinem leisen Stöhnen unterbrach, höre mit zu. Was Mrs. Gummidge betrifft, so wusste er dieses Opfer der Schwermut mit einem Erfolg aufzuheitern, der seit dem Tode ihres Alten, wie mir Mr. Peggotty sagte, unerhört war. Er ließ ihr so wenig Zeit, sich unglücklich zu fühlen, dass sie den Tag darauf sagte, sie müsse behext gewesen sein. Aber er nahm weder die allgemeine Aufmerksamkeit noch die Unterhaltung allein in Anspruch. Als die kleine Emily kecker wurde und mit mir immer noch gleich verschämt von unseren alten Streifereien am Strande sprach, und als ich sie frug, ob sie noch wisse, wie sehr ich sie geliebt habe, und als wir beide lachten und erröteten bei den Erinnerungen an die schönen alten Zeiten, die uns jetzt fast wie ein Traum erschienen, da schwieg er und beobachtete uns gedankenvoll. Sie saß den ganzen Abend über auf der alten Kiste in ihrer Ecke neben dem Feuer und an ihrer Seite, wo ich sonst zu sitzen pflegte, Ham. Ich konnte nicht entdecken, ob es eine kleine Koketterie oder mädchenhafte Scheu vor uns war, dass sie sich immer dicht an der Wand und von ihm entfernt hielt, aber ich bemerkte, dass dies den ganzen Abend der Fall war. Es war fast Mitternacht, als wir Abschied nahmen. Wir hatten zum Abend Schiffszwieback und getrockneten Fisch gegessen. Steerforth hatte aus einer Tasche seine Flasche Schiedam geholt, die wir Männer, ich kann jetzt ohne Erröten sagen, wir Männer, geleert hatten. Wir schieden sehr lustig voneinander, und als sie alle in der Tür standen, um uns, soweit es ging, heimwärts zu leuchten, sah ich die schönen blauen Augen der kleinen Emily hinter Ham hervor und uns nachblicken und hörte ihre liebliche Stimme uns vor dem schlechten Wege warnen. »Ein allerliebstes Mädchen«, sagte Steerforth und nahm meinen Arm. »Es ist ein kurioses Haus und kuriose Leute, und es ist ordentlich ein neues Gefühl, mit ihnen umzugehen.« »Und welch ein Glück«, entgegnete ich, »dass wir gerade zu dieser Verlobung kommen mussten. Ich habe in meinem Leben noch nicht so glückliche Leute gesehen.« »Wie angenehm ist es, so etwas zu sehen und an ihrer ehrlichen Freude teilzunehmen.« »Es ist doch ein bisschen ein dickköpfiger Kerl für das Mädchen, nicht wahr?« sagte Steerforth. Er war so herzlich mit ihr und mit allen gewesen, dass mich die unerwartete und kalte Antwort ordentlich verletzte. Aber als ich mich rasch umwendete und seine lachenden Augen sah, sagte ich sehr erleichtert, »Ach, Steerforth, du kannst gut über die Armen scherzen. Du kannst dich mit Miss Dartle necken oder deinem Gefühle im Scherz vor mir zu verbergen suchen. Ich weiß es besser. Wenn ich sehe, wie vollkommen du sie verstehst, wie du auf ein solches Glück wie bei diesen Fischerleuten oder auf die Liebe meiner alten Amme eingehen kannst, so weiß ich recht wohl, dass keine Freude und kein Schmerz solcher Leute dir gleichgültig sein kann. Und ich bewundere und liebe dich deshalb umso mehr, Steerforth.« Er blieb stehen, sah mich an und sagte, »Blümchen, ich glaube, du nimmst es ernst und bist ein guter Mensch. Ich wollte, wir wären es alle.« Im nächsten Augenblicke sang er lustig Mr. Peggottys Lied, während wir raschen Schrittes nach Yarmouth zurückkehrten. Ende von Abschnitt 5, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 27. Dezember 2024.